Band 3, Kapitel 15 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 15. Tiefe, lange, in ihrer Dauer peinlich wirkende Stille folgte auf den Vortrag. Julian barg die glühende Stirn in beiden Händen. Sein Herz klopfte gewaltig. Lang lag er so. Für seine Ungeduld, seine Erregung, allzu lang währte das eisige Schweigen seiner Hörer. Endlich sprang er leidenschaftlich auf. »Menschen«, rief er, »Freunde, ich habe euch, euch zuerst, euch allein, mein Innerstes, mein Bestes, ja, mein Alles gegeben, die Frucht des Grübelns von 7 Jahren, und ihr, ihr habt kein Wort darauf? Ich bitte euch, ich flehe euch an, redet, nur nicht dies starre Schweigen. Sprich, Jovian, mein Jovian, was hast du mir darauf zu sagen?« Tief aufseufzte der Treue, dann sprach er kopfschüttelnd traurig. »Vergib mir, du weißt ja, ich bin kein Gelehrter. Ich hab es nicht verstanden.« »Nicht verstanden? Was mir, wie ich voraussetze, bald jeder Bauer hinter dem Pfluge, jeder Winzer mit der Hippe verstehen soll? Aber du, mein Grübler, mein Zweifler, Serapio, was sagst du?« Jedoch Serapio schwieg und schloss die Augen. Auch er seufzte. »Antwort will ich, Germane«, rief Julian ungeduldig. Was hast du mir darauf zu sagen?« Da sah der Gefragte auf mit ernstem Blick, und nach langem Zögern sprach er: »Armer Freund!« »Was soll das heißen?« rief Julian außer sich, mit pochenden Schläfen. »Das soll heißen?« Der Franke sprang auf. »O Julian, Freund, Freund meiner Seele, du bist verloren, du und all dein Trachten. Was fällt dir ein? O zürne nicht, dass ich die Wahrheit sage. Das Ganze, o Julian, ist dein eigenstes Hirngespinst, aber auch nur dir eigen. Dichtung, Philosophie, Mystik und Aberglaube. Kunstvoll und glänzend zusammengesponnen. Es schimmert wie in Tau und Sonnenschein ein Spinngewebe, aber es verträgt wie dieses nicht die leiseste Berührung. Du bist und wirst bleiben dein einziger Bekehrter. Du bist zugleich dein Oberpriester und deine ganze Gemeinde. Den Philosophen muss deine mystische Fantastik abstoßen, den frommen Heiden deine Verflüchtigung der altgeliebten Götter in bloße Symbole, den Juden, den Christen schon deine Vielgötterei, während doch der Begriff der Gottheit die Mehrzahl ausschließt. Was also bringst du? Wissenschaft? Von Beweisen hast du nicht die Spur eines Schattens, eines Scheins. Religion? O Freund, soll die Mutter, deren Kind in toddrohendem Fieber liegt, zu deiner Idee beten oder zu Gott, Helios Nummer 1 oder zu Helios Nummer 2? Soll der Blinde diesem deinem Helios danken, welches deiner Göttersymbole hat ein Ohr, ein Herz für Hoffnung, Wunsch und Furcht, und damit willst du das Christentum und das Heidentum ersetzen? Armer Freund, du bist verloren. Abermals entstand ein langes, banges, schmerzliches Schweigen. Tief, nicht in seiner Eitelkeit, diesmal in seinem edelsten Kern war Julian getroffen. Er ging an das Fenster, sah zu dem dunklen Nachthimmel empor und zerdrückte eine Träne in den Augen. Ganz allein, auf Erden. Nur Helena, dort, auf jenem Stern. Ende von Band 3, Kapitel 15.